Hochsommer in Rom, 387 vor Christus. Ein eilig zusammengesuchter Haufen waffenfähiger Römer marschiert stadtauswärts nach Nordosten. Die Hektik ist verständlich. Die Gallier hatten unter ihrem Führer Brennus bereits das nördliche Latium verwüstet und ziehen nun geradewegs Richtung Rom. Schon 11 Meilen vor der Stadt, dort wo die Allia in den Tiber mündet, kommen die hünenhaften Krieger mit lautem Kampfgeschrei dem römischen Trupp entgegen. Was folgt, beschreibt der zur Zeit des Augustus lebende Historiker Titus Livius so. Die Römer agierten kopflos und voller Angst. Sie flüchteten, noch bevor der Kampf begann. Panik brach aus. Ein Teil warf die Waffen weg und ertrank beim Versuch, den Tiber zu durchschwimmen. Die meisten setzten sich einfach nach Veii ab, 18 Kilometer nordwestlich von Rom. Der versprengte Rest floh nach Rom zurück und verschanzte sich auf dem Burgberg der Mons Capitolinus. Kein Wunder, dass sich die Römer nicht gern an diesen Dies Aliensis, den Allia-Tag, erinnerten. Aber dass Livius später dem eigenen Heer derart erbarmungslos militärisches Versagen und Feigheit vor dem Feind vorhielt, war doch ein Novum, auch ein einmaliger Vorgang und eine nicht absichtslose Nestbeschmutzung. Die sprichwörtliche militärische Disziplin hatten die römischen Soldaten vermissen lassen, an den im 18. Juli 387 vor Christus, heute vor 2396 Jahren. Keine Spur also von Tugenden wie Standhaftigkeit, Durchhaltekraft, Zucht und Gehorsam, die als Säulen der römischen Weltherrschaft dienten. Doch Livius kennt auch eine Lichtgestalt. Der nach Ardea, unweit von Rom, verbannte Feldherr Camillus wurde zurückgerufen und damit wendete sich das Blatt. In Abwesenheit zum Diktator ernannt, konnte er zunächst eine gallische Einheit bei Ardea vernichten. Es gelang ihm, neue Kräfte für den Entscheidungskampf zu aktivieren. Das war auch bitter nötig, denn die Gallier hatten inzwischen Rom besetzt. Nur um den Kapitolshügel tobte noch ein gnadenloses Ringen zwischen Belagerern und Verteidigern. Die dort eingekesselten Römer litten Hunger und Durst. Bei den Galliern, dem ungewohnten, feuchtwarmen Klima ausgesetzt, brachen Krankheiten aus, die viele nicht überlebten. Dennoch gaben sie nicht auf. Eine römische Wache bekam nicht mit, dass Gallier den Felsen hinaufkletterten. Dafür wurde dieser Wächter nach alter Sitte mit dem Tod bestraft. Nur durch die persönliche Tapferkeit des Manlius Capitolinus gelang es schließlich, die fremden Krieger zurückzuschlagen. Doch beide Heere waren jetzt erschöpft, ausgeblutet. Man führte Verhandlungsgespräche. Die Römer mussten teuer dafür bezahlen, dass die Feinde abzogen. 1000 Pfund Gold erhielt der Gallierfürst Brennus, so schreibt jedenfalls Livius. Erstmals in seiner Geschichte war Rom besetzt und in den eigenen Expansionsbewegungen gebremst worden. Zum alljährlichen Gedenken an diesen unheilvollen Vorgang waren in Rom am 18. Juli alle Verwaltungen und selbst die Tempel geschlossen. Dieser Dies Ater, ein schwarzer Tag, hatte sich den Römern als Schock tief ins kollektive Gedächtnis geschrieben und eine ausgeprägte Gallierphobie verursacht. Ein Thema, das auch in jedem Asterix- und Obelix-Band immer wieder aufgegriffen wird. So wie die Comics das Bild vom tapferen Gallier überzeichnen, so hat auch schon der antike Geschichtsschreiber Titus Livius an der Propagandaschraube gedreht, um den Ruf und die Moral der Römer wiederherzustellen. Er ließ Camillus in einer theatralischen Rede vom Gründungsmythos und dem welthistorischen Zukunftsauftrag Roms, der von den Göttern beschützten Stadt, sprechen und bekehrte so schließlich die Römer zum Bleiben. Sie hatten nach dem Trauma des 18. Juli die Metropole schon aufgeben und nach Veii umsiedeln wollen. Camillus wurde enthusiastisch von der Bürgerschaft gefeiert und für sein unbeirrbares Engagement mit den Beinamen Vater des Vaterlands und zweiter Gründer Roms geehrt. Livius stilisierte Camillus zur heroischen Retterfigur und rückte ihn auf eine Stufe mit seinem Förderer Augustus und den legendären Romgründern Romulus und Remus.